Käfer, ja. Trick. Jo. Mensch, sag mal, für 3 Wochen Urlaub ist aber käsig. Ja, sag mal, wie war's denn? Oh, bescheiden, ich verzähl's dir halt mit an der Kantine. Hast ja recht, brauchen die Kühlschrank. Aber mindestens immer. Saarbrücker Zeitung, Grün. Käfer, Kriminalpolizei. Guten Tag, Frau Grün. Frau Grün. Sagen Sie mal, wie lange brauchen Sie für mir, bestimmte Artikel rauszusuchen? Sie sind gut, Herr Käfer. Wenn Sie mir der Erscheinungstag, die Rubrik und natürlich den Inhalt sagen können, dann dürfen Sie am Telefon bleiben. In jedem anderen Fall, da lege ich mich auf nichts fest. Also, ich weiß die Woche, wo der Artikel drin war. Könnte mir vorstellen, dass er im Lokalteil der Landeshauptstadt war. Aha. Und weiß natürlich, worum es geht. Reicht das dann? Ja, das sieht dann schon nicht mehr so rosig aus. Mm. Vor allem, weil die Leute sich ja so oft irre, gell? Aber ich will Ihnen die Hoffnung nicht rauben und für die Kripo machen wir ja rein alles. Am besten, Sie kommen mal vorbei. Okay, so bald wie möglich. Zuerst muss ich mir aber von meinem Chef noch die Absolution erteilen lassen. Ah. Also, auf Wiedersehen und nochmals vielen Dank. Wiedersehen. Rein. Oh, das ist aber Überraschung. Moin, Herr Kommissar. Was ist mit dir los? Haben wir eine neue Dienstanweisung gekriegt, wie ich weg war? Dass wir uns nicht mehr duzen dürfen. Und wieso bin ich Überraschung? Hast du nicht gewusst, dass mein Urlaub heute rum ist? Naja, ich bin noch nicht so verkalkt, dass ich kein Urlaubsplan mehr lese, Kind, falls du das ganz zart andeuten möchtest. Aber ich freue mich mal, wieso du an deinem ersten Arbeitstag stundenlang hier im Haus rumwimmelst, bevor du dich bei mir meldest. Sag mal, Autorität scheine ich wohl kennen zu haben. Für all andere Kollegen ganz bestimmt, für mich, nee. Für mich bist du nämlich, ach, wenn du mein Chef bist, eher ein Freund, sagen wir mal. Ach so, und ein guter Freund, den kann man ja ruhig mal warten lassen, willst du damit sagen. Und außerdem wimmel ich nicht seit Stunde im Haus rum, sondern habe bloß ein sehr wichtiges Gespräch in meinem Büro geführt und schon bin ich da. So, und jetzt hast du mir genug Brei ums Maul geschmiert, dass ich mir auch den Bauch noch damit pinseln kann und die Arbeitswut hatte ich auch schon gepackt. Ja und? Ja, aber vielleicht kannst du dich dann doch noch kurz mal hinhucken und ein bisschen vom Urlaub verseelen, ja. Bevor du wieder ein paar Beam ausreichst, wo kennst du. Hinhucken kann ich mich ja, aber vom Urlaub verseelen, nee. Da so. Kommst du mal hoch wie saure Grumbeersuppe, wenn ich nur dran denke. Wenn du genau wissen willst, wie es war, kannst du die Kopie von dem Beschwerdebrief lesen, wo ich die Woche an mein Reisebüro geschrieben habe. Ein literarisches Meisterwerk, kann ich dir sagen. Das muss ja eine Katastrophe gewesen sein. Das glaubst du aber. Siehst du, ich habe dir ja gesagt, mach lieber mit mir mal die Eiffeltour. Die Eiffeltour. Du Mensch, die mit dem Planware durch die Eifel und ein Pferd vorne dran, wo automatisch an jedem Bitburger-Schild stehen bleibt. Machen wir noch, das machen wir ganz bestimmt noch. Naja, da kannst du dich wenigstens jetzt mal im Büro noch ein bisschen erholen. Das habe ich eigentlich auch gemeint. Aber jetzt bin ich ja doch froh, dass wir gleich ein neuer Fall haben und noch dazu einer, wo bestimmt nicht leicht zu knacken ist. Na, siehst du, wenn du jetzt braun gebrannt wärst, wie sich das gehebet hätte, da würde ich sagen, du hast zu lange das Sonn gelebt, mein Lieber. Was haben wir dann für ein neuer Fall? So, wir haben also keinen neuer Fall. Ja, und was ist das? Sargento. Und? Ein Artikel aus unserer geliebten Saarbrücker Zeitung. Ich denke mir, die lest du gar nicht. Sind das jetzt neuerdings Fell für uns, was da drin steht? Natürlich nicht. Stell dich da nicht so an. Ich habe deinen Bericht auch nicht gefunden, indem ich die gesamte SZ von der letzten 3 Wochen gelesen habe. Wäre ja Masochismus. Aber? Mein Freund und Nachbar, der Klaus, hat mir gebrungen. Ach so, jetzt dämmert mir es. Daher weht der Wind. Dein Freund, wo das Häuschen am Stockweiher hat, ja. Der hat dir also die Sache unter die Nase gerieben. Ja, was? Du kennst denn den Fall Lilienthal? Und mich lässt du dort... Moment, mein Lieber. Fall, Lilie, da kenne ich nicht. Ich habe aber den Artikel in der SZ gelesen und außerdem den Bericht von der Gendarmerie in Saarburg. Und die sind so ziemlich identisch. Wieso auch nicht? Von wem soll dann der Reporter die Story haben, wenn nicht von der Bulle in Saarburg? Mit den Leid am Weiher hat er jedenfalls nicht geschwätzt. Ja, dort drüber sind die wohl widisch. Ja? Wahrscheinlich. Ich halte mich an die französische Kollege. Und nur denn ihre Recherche und solche Vernehmungen ist der bekannte Bauunternehmer Lilienthal einem bedauerlichen Unfall zum Opfer gefallen. Ja. Bei einer Fahrt mit seinem schnellen Motorboot auf dem Stockweiher wurde er zu einer starken Wende gezwungen, wobei sich sein Sitz aus der Verankerung löste. Ell wurde ins Wasser geschleudert und ertrank, bevor seine sich mit ihm an Bord befindliche Tochter das führerlos gewordene Boot in ihre Gewalt bringen und an die Unfallstelle zurückkehren konnte und so weiter, ein fürchterlicher Stil hat der Mensch. Und wodurch war der Mann gezwungen, eine plötzliche Wende zu machen? Warum hat er als Nichtschwimmer keine Schwimmwest getragen? Warum hat er keine Stopplein am Arm gehabt? Keine was? Keine Stopplein. Wenn so ein Mordsboot allein oder mit einer nackig in der Sonne schlafende Tochter über eine See schippert, ist eigentlich verpflichtet, am Handgelenk eine Schnur zu tragen, die mit der Zündung verbunden ist. Und wenn der Bootsführer, wie im Fall L, ins Wasser stürzt, reißt der Faden ab und legt die Zündung lahm. Das Boot bleibt, wenn auch nicht direkt, so doch ziemlich schnell stehen. Dem Mann hätte also wahrscheinlich geholfen werden können. Ach so, das Ding, Mensch, du. Ja, das war am Handgelenk von der Leiche. Hat aber doch nicht geholfen. Was? Ja, das ist scheinbar das Einzige, was nur im Polizeibericht und nicht in der SZ steht. Ah, jetzt bin ich aber doch... Die Zündung ist natürlich neu untersucht worden. Die war in Ordnung. Die Wasserschutzpolizei vom Stockweiher hat gesagt, das Kind durchaus vorkomme. Und sie hat außerdem gesagt, ein Objekt, wie es die Frau Wagner gemeint hat, zu sehen, gäbe es auf dem ganzen Stockweiher nicht. Die Frau wäre wohl einer optischen Täuschung erlegen. Ja, das kann man ja auch verstehen. Wenn jemand durch so erschreckt wach wird und überhaupt die Frau Wagner oder Wagner Lilienthal ist die einzige Zeugin, ist jung und hübsch und unbescholten. Und hat von dem Tod von ihrem Vater keinen erkennbaren Vorteil. Das vor allem wollen wir nicht vergessen, gell? Ja, und deswegen muss ihr zunächst ja auch mal geglaubt werden, klar. Ach, das heißt, also du gibst also immer noch nicht auf. Hast du noch was in der Hinterhand? Vielleicht. Aber bleiben wir mal noch ganz kurz bei dem, was wir auf der Vorderhand haben. Ein Mann rast mit einem offenen Sportboot mit 180 PS über ein Weiher. Seine Tochter schläft auf dem Boden. Plötzlich muss er so scharf nur rechts ziehen, dass sich sein Sitz aus der Verankerung löst. Der Sitz, den er selbst, nachdem er neu gepolstert war, montiert hat. Der Mann fliegt raus, die Stoppleine funktioniert nicht, was vorkommen kann. Der Mann versauft und seine Tochter kann das Objekt, wo das Wendemanöver verursacht hat, nur noch als Schatten gegen die Sonne erkennen. Offenbar ein, ich zitiere, sehr großes Kajütmotorboot, das von rechts vorne auf uns zugekommen sein muss. Und meinem Vater zwang, scharf nach rechts abzudrehen. Nehmen wir mal an, mir glaube der Frau Wagner das alles. Aber stinkt dann das nicht trotzdem zum Himmel? Macht dann so viel Zufall, so Unfall nicht doch noch zum Fall? Also, du Mensch, man kennt der Tochter durchaus Glaube, aber es wäre vielleicht doch noch jemand anderes da. Genau so, Chef, ganz genau so. Und jetzt will ich dir auch sagen, was ich auf der Hinterhand habe. Es ist nicht nur diese Anhäufung von Zufällen, die so stinkt, dass mein feines Näschen Unrat wittert, ganz gewaltiger Unrat. Es ist nicht nur, weil die Leute am Stockweiher, wie ich von Klaus Wes munkle, da wäre noch was. Nee, da ist wirklich noch was. Ganz was anderes. Also wenn ich neugierig wäre, dann würde ich ja jetzt platzen. Wie ich den Artikel da gelesen habe, ist mir blitzartig ingefallen, dass in der SZ schon einmal ein Bericht war, wo sich mit dem Tod von dem Herrn Lilienthal befasst hat vor 3 Monaten. Spinnst doch. Der Mann ist doch vor 14 Tagen. Ich han ja auch nicht gesagt, dass von seinem Ableben die Rede jetzt war. Jetzt halt aber doch die Luft an. Fällt dir da nichts Besseres in, als mich am frühen Morgen zu verarschen? Nee, im Ernst. Man schwätzt doch als über den Tod von Leuten, wo noch lebe. Hast du das noch nicht gehört? Zum Beispiel, was wird dann bloß aus dem Pit, wenn's Lubis nicht mehr da ist? Und in dem Artikel über den Herr L. ging's um den Tod, der an ihm vorbeigeht, der ihn fasse will, den man aber von der Schipp hupst. Sehr, sehr merkwürdiger Artikel damals schon. Und in dem neuen Zusammenhang, da wird er ja noch merkwürdiger oder vielleicht doch verständlicher. So, so. Und nachdem du, armer alter Mann, so lange auf die Folter gespannt hast, da ziehst du jetzt ein Stück Zeitung aus dem Sack und klärst das Verbrechen um. Nee, den Artikel gehe ich mal erstmal aus dem Archiv von der Saarbrücker Zeitung. Tschüss. Tag, Frau Grüner. Tag. Schneller ging's nicht. So, dann sagen Sie mir noch einmal, wann soll der Artikel, wo Sie suchen, angeblich erschienen? Nicht angeblich, Frau Grün, nicht angeblich, ganz gewiss. In der Woche nach Ostern. Und was macht Sie da so sicher? Ei, weil der Artikel mit den Worten anfängt, die vergangene Woche, und das war die vor Ostern, war für den Bauunternehmer Lilienthal die schlimmste seines Lebens. Naja, Ihr Wort in Gottes Ohr, da brauchen wir hier nur 5 Ausgaben zu durchforschen. 4, Frau Grün. Bloß 4. Ich hab's nämlich im Dienst gelesen. Und samstags, das schaffe ich so selten. Und was haben Sie gesagt? Soll da gestanden haben? Wo? Bei der Polizei berichtet? Nee, Frau Grün, zu dem Zeitpunkt war das kein Fall für die Polizei. Aus heutiger Sicht betrachtet wäre es aber besser einer gewesen. Mhm. Am besten konzentriere Sie sich auf Lokales. Ah. Lokales aus der Landeshauptstadt. Ach jo, das haben Sie ja am Telefon schon gesagt. Jo. Und wieso sind Sie so sicher, dass das in der Woche war? Bei mir in der Woche dasselbe passiert ist mit dem armen Lilienthal. Gott sei Dank nur einmal und nicht... Halt! Halt! Thomas, was nennen Sie das doch? 3-mal dem Tode entronnen? Jo, genau. Untertitel, Schutzengel war immer dabei. Und der Schutzengel, der interessiert mich ganz besonders. Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Ei, Sie können es ja mal überfliehen. Und dann müssen Sie mir aber schnell eine Kopie machen, weil ich mich so bald wie möglich mit dem Schutzengel unterhalten muss. Oh, Jesus, oh, Jesus. Aha. Ja, drei Unfälle, die Tod bedeuten können. Der Schwiegersohn und Teil aber stadtbekannten Baufirma. Also das ist ja wirklich ein dicker Hund. Ich sage nur, was ihm nicht alles passieren kann. Aber eins verstehe ich nicht. Wieso ist das jetzt nur so langer Zeit doch noch auf Halfer die Grippe? Frau Grün, Sie lesen Ihre eigene Zeitung nicht. Der Herr Lilienthal hat vor 2 Wochen noch einen Unfall gehabt. Oh. Und da war kein Schutzengel dabei. Oder vielleicht doch bloß in anderer Funktion. Ich nehme an, Herr Käfer, das soll ich wahrscheinlich noch nicht verstehen, gell? Ach, ich darf nicht mehr sagen. Ich kann in den Deibelskirch kommen. Ich verspreche Ihnen aber, wenn ich das Ganze selber richtig verstehe, das sage ich Ihnen Bescheid. Ach ja. Da brauche ich es auch nicht zu lesen, was in der Zeitung steht. Hey, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ach, ja. Ich schaue jetzt ab. Bis dann im Wohl. Wiedersehen, Herr Käfer. Und viel Erfolg, gell? Frau Wagner Lilienthal? Wagner, reicht auch. Was wollen Sie dann? Käfer ist mein Name, Kriminalpolizei. Ich hätte mal gern mit Ihrem Mann gesprochen, wegen dem Tod von Ihrem Vater. Ich wüsste nicht, was es da noch zu besprechen gibt. Die französische Polizei hat das alles schon geklärt. Und wenn ich Sie mal unterbrechen darf, ich habe mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich will zunächst mal mit Ihrem Mann sprechen, wegen den Unfällen, die Ihr Vater da vor Ostern gehabt hat. Also ich kann doch nicht der geringste Zusammenhang sehen, aber... Wenn Sie das hier so brennend interessiert, dann müsste Sie halt an die Stockweier fahren. Wieso an die Stockweier? Sie lassen mich ja nicht ausschwätzen. Ich wollte Ihnen gerade erklären, dass Sie mein Mann sowieso nicht sprechen können, weil er direkt nur der Beerdigung rausgefahren ist an die Weiher. Ah ja, um sich von dem Schock zu erholen. Ihr Zynismus können Sie sich sparen. Mein Mann und mein Vater haben sich prima verstanden. Aber dagegen kann man ja nichts sagen. Das soll's ja kennen. Darf ich dann wenigstens Ihnen 2 Fragen stellen, Frau Wagner? In Gottes Name. Sie kennen ja doch keine Ruhe. Wie waren dann die Eigentumsverhältnisse in der Firma vor dem Tod vom Herrn Lilienthal und wie sind sie jetzt? Mein Vater hat 50% gehabt, mein Mann und ich waren mit jeweils 25% beteiligt und mein Mann war außerdem Geschäftsführer. Na, da hat sich für Ihr Mann ja nichts geändert. Sie haben durch das Erbe jetzt 75% und... Sie irren sich schon wieder, Herr Käfer. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass sich mein Vater und mein Mann sehr gut verstanden haben. Nee, die 75%, die hat mein Mann. Und das ist auch nur richtig so. Schließlich schmeißt er ja den Lade. Und muss er ja auch noch außer die entsprechende Position haben. Das kann ich ja verstehen. Sagen Sie mir nur noch eins. Bei deinem Unfall da vor Ostern, da war Ihr Mann immer in der Nähe von Ihrem Vater. Wie ein Schutzengel, schreibt die Zeitung, hat er über ihm die Hand gehalten und hat ihm dreimal das Leben gerettet. Wie Ihr Vater dann schließlich tödlich verunglückt ist. Wo war dann da der Schutzengel? In Saarbrücke. Den ganzen Tag in Saarbrücke. Und dort vergibt es auch Zeuge. Komisch. Komisch. Was ist denn da dran so komisch? Dass ich so schnell von Zeuge spreche, Frau Wagner. Das finde ich komisch. Nur Zeuge ist nämlich bis heute noch nicht gefunden. Auf Wiedersehen, Frau Wagner. Und vielen Dank für die bereitwillige Auskunft. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und, was haltet ihr dann für den Artikel? Jo, scheint es sehr tüchtiger junger Mann zu sein, der Herr Wagner. Tüchtig ist gut. Ich würde eher sagen, sehr einfallsreich, wenn man bedenkt. Wenn man das Ganze so bösartig sieht wie du. Aber ein gutgläubiger Mensch wie ich, wo nicht hinter jedem etwas seltsam anmutende Vorkommnis gleich ein abgrundtiefes Verbrechen wie das, der lässt in dem Artikel eigentlich nur eins, dass der Herr Wagner seinem Schwiegervater dreimal das Leben gerettet hat. Indem er ihn vom Bus weggezogen hat und dann der Altbeiner gestolpert war, indem er ihn auf einer Baustelle gerade noch am Schlawitsche geschnappt hat, bevor er aus dem dritten Stock gefallen ist, und, das ist dann die Krönung, indem er ihm nachts auf der Autobahn geistesgegenwärtig das Steuer aus der Hand gerobbt und sie beide so vor dem Zusammenprall mit dem Geisterfahrer bewahrt hat. Eieieiei, wirklich eine schwer merkwürdige Sache ist das. Wie ich dich kenne, verdreht sich das alles natürlich in deiner dreckigen Fantasie ins Gegenteil. Und das sieht dann so aus. Der Junge hat sein Schwiegervater in dem Gewimmel auf der Bahnhofstraße selbst unter den Bus gestoßen, von der Tanzerette. Das Loch auf der Baustelle, das hat er selbst installiert. Und der Geisterfahrer, der ist entweder erfunden oder sogar bestellt gewesen. Oh, deine Fantasie ist aber auch nicht von schlechter Ältere. Motto, naja, so könnte es vielleicht gewesen sein. Wäre zumindest alles leicht zu machen, ohne dass er da wohl nicht viel Frot Verdacht schöpfen könnte. Alle gut. Aber stellen wir uns doch mal vor, der Schutzengel wäre tatsächlich ein Teufel. Aber was Kind dann so Blödsinn für Bedeutung hat? Die Story gibt doch das beste Alibi von der Welt her. Das siehst du doch dort dran, wie wenig man sich jetzt, wo der Herr Lilienthal tatsächlich in der Hadesgang ist, um den Herr Wagner gekümmert hat. Naja, es reicht ja, wenn du dich um ihn kümmerst. Aber halte das nicht für ein bisschen arisch pervers, dass einer einen Mord soll vorbereiten, indem er das Opfer zuerst dreimal in Todesgefahr bringt und daraus errettet, um dann endgültig zuzuschlagen? Tja! Normal ist ein Mord halt eben nie. Ach, wenn man sich manchmal ganz gut vorstellen kann, warum es einer macht. Ja, und da wären wir dann beim springenden Punkt. Warum soll er es gemacht haben? Und wie soll er es gemacht haben? An dem Tag war er jedenfalls nicht in der Nähe von seinem Opfer. Ja, das Cui Bono bleibt eindeutig am Herr Wagner hängen. Durch den Tod von seinem Schwiegervater ist sein Anteil an der Firma von 25% auf 75% gestiegen. Ja, wie? Ja, das wird ja heißen, dass der Alte... Dem Jung sei eigener Firmenanteil von 50% sowieso vermachtet. Der Herr Wagner bloß nicht, denn der natürliche Lauf der Dinge abwarten konnte, was beim Herr Lilienthal seinem Alter auch noch ziemlich lange keine dauere. Mhm. Es ist ein sehr niedriger, dafür aber auch sehr einfacher Beweisgrund. Du hast also schon mit dem Herrn Wagner gesprochen, nach allem, was ich sehe. Mit dem Herrn Wagner nicht, aber mit seiner Frau. Mit ihm könnte man nur dann schwätzen, wenn man an der Stockweierfahre ging, wo er sich seit der Beerdigung seinem Schmerz hingibt. Kommt ja nicht so zynisch, kannst noch gar nichts beweisen. Hm? Das hat die Frau Wagner auch gesagt. Und was hat sie sonst noch gesagt, die Frau Wagner? Was ist bei dem Gespräch rausgekommen? Nur eins, dass es wahnsinnig schwer sein wird, dem Mann was zu beweisen, weil das Wie vollkommen im Dunkeln leid und absolut unerklärlich ist. Bis jetzt. Das heißt, wenn es wirklich war, muss ihm was Tolles ingefallen sein. Er war nämlich am Todestag vom Herr Lilienthal tatsächlich fast den ganzen Tag in der Nähe von Leuten, die das bezeuge könnte, wenn sie vernommen gäbe. Woher weißt du das? Die Frau Wagner, die hat mir unaufgefordert erklärt, dass es für die Anwesenheit ihres Mannes in Saarbrücke Zeuge gäbe. Da habe ich mich mal noch kurz in der Firma umgehört. Das gibt dann folgendes Bild. Bis 11 war er im Büro, bis 12 auf einer Baustelle in Klarental, bis 1 Uhr Mittagspause im Pelzer Hof, bis 2 auf der Baustelle in Habkirche und ab 5 wieder im Büro. Aha, Habkirche. Habkirche? Sag mal, der Unfall auf dem Stockfeuer, der war doch kurz nur 3. Freund, der Klaus, braucht von Duttweiler bis an der Stockweier mit seinem Familienkombi maximal 1,5 Stunden. Nur gehen die Pens aber zwischendurch noch mindestens 2 Mal pinkeln, die Frau kauft unterwegs noch ein Zentner Flit und außerdem sind es von Duttweiler 80 und von Habkirche 65 Kilometer. Mhm. Und dein Freund meint also mit einer Porsche oder was der Herr Wagner so zu fahren pflegt? R5. Der Herr Wagner fährt bloß R5, aber einer mit 145 PS, Alpine Turbo. Ganz klein Autosche. Mhm. Der Freund meint also, dass man mit so einem kleinen Autosche in 3 Stunden von Habkirche an der Stockweier und zurück nach Saarbrücke fahren kann und zwischendurch noch auf mysteriöse Art, sozusagen ferngesteuert, ein Mensch vom Leben zum Tod befördert kann. Zugeb. Ziemlich abenteuerliche Konstruktion, solange eben der Tatvorgang selbst noch schleierhaft ist. Da hilft also all überlesen nichts mehr. Das müsste man sich halt nur vor Ort angucken. Aha, ich würde also gerne mal an den Stockweier fahren und den Urlauber dort persönlich beglücken. Hm? Und wenn er da ist, was ich bezweifle. Wichtiger wäre im Moment nur überhaupt eine Vorstellung von der ganzen Sache zu kriegen. Da mache ich dir jetzt 2 Vorschläge, was du da machen kannst. Und dann kannst du hinterher überlegen, was dir lieber ist. Kannst du erstens zum Kriminalrat Dr. Knob gehen, ihm erklären, dass du da einen Fall hast, wo aber eigentlich keiner ist, den du trotzdem dringend lösen müsst und dafür brauchst du eine Dienstreisegenehmigung ins feindliche Ausland. Ha, ha, ha, kitzel mich immer, dass ich lache. Du kannst aber auch ein paar von deinen zahllosen Überstunden mal früh als Freizeit nehmen und spätestens übermorgen wieder hier erscheinen. Dafür gibt es natürlich keine Spese. Die Sache ist aber bedeutend einfacher. Dass ich den Tag noch erleben darf, wo du mich direkt aufforderst, mich auf den Pfad der Illegalität zu begeben. Moment, ich weiß nicht wieso. Du kannst doch in deiner Freizeit machen, was du willst. Falls du aber bei einem eventuellen Ausflug an den Stockweier rein zufällig etwas erfahren sollst, wo die Polizei interessiert, hast du natürlich, wie jeder Bürger, die Pflicht, das ordnungsgemäß zu melden. Verstanden? Jetzt muss er auch nicht übertreiben. Das hört uns ja keiner zu. Verdammt nochmal. Entweder habe ich mich jetzt verfahren oder was? Geil, so tolle. Schon eine Stunde unterwegs und weit und breit kein Stockweier. Sollte für jener Traktor nochmal. Verflucht und Zug und nicht besonders. Dann durfte eine bucklige Straße die Dinger überholen. Bonjour, Monsieur. Wo mit dir... Haben Sie den Weg verloren, Monsieur? Wohin wollen Sie da? Ach, das ist aber gut, dass Sie Deutsch kennen. Ja, da hat Sie ein Glück mit mir. Im nächsten Dorf spricht kein Mensch mehr Deutsch. Ach, da können Sie mir ja sicher sagen, ob ich doch noch richtig bin an der Stockweier. Ich habe bis jetzt noch nicht ein einziges Schild gesehen. Das machen wir gerade extra, Monsieur. Ach, nicht so. So viele Schilder draufstellen. Sonst kommen wir noch mehr Saarbrücker an die Etons. Aber da bist du schon richtig. Willst du dann Ecluse 1? Ja, genau, Schleuse 1, da müsste ich hin. Siehst du nicht mehr weit, siehst du den Kirchturm davor? Ja. Das ist Kerb. Ah, ja. Dann fahrst rechts, dann wieder rechts, dann bist du direkt einmal an der Schleuse. Ja. Gott sei Dank. Und vor allem Ihnen vielen Dank, Monsieur. Merci vielmals, Monsieur. Merci. Das macht nichts, wir haben viel Zeit. Bon voyage noch, Monsieur. Oh ja, ich komme ja. Seine Schlaglöcher nur zu urteilen, muss das der richtige Weg sein, wie der Klausner beschrieben hat. Oh, jetzt schon wieder ins. Das bloß mein armer Karre aushalt. Na, endlich. Da vorne steht im Klaus der Kombi. Leck dich am Ärmel. Der Käfer in seinem Käfer. Da wird man ja der Hecht in der Pfanne verrückt. Wie kommst dann du da her? Bille, da guckst du, Kamerad. Nachdem ich dich die 327 Mal hierher eingeladen habe, meine Stimme so arisch mit dir gerechnet. Aber jetzt kommst du gerade recht, guck dich. Ja, siehst du, gut Ding will Weile haben. Aber irgendwie kenne ich das Gefühl nicht los, als ob du doch auf mich gewartet hättest, wenn ich sehe, dass du deine Grill da schon angeschmissen hast. Oder hast du das Flämmchen da auch nachbrennen? Hast. Das ist so das Schönste hier, dass du da noch wunderbar Feierchen machen kannst, ohne dass gleiche Bulle kommt. Ja, ja. Und so verbrenne ich dann noch den Rest von dem bisschen Wald, wo die Wacke sie stehen gelassen haben, ihr Umweltvernichter. Sag mal, bist du ganz allein da? Urlaub von der Familie. Oi. Ich sah dir ein herrliches Gefühl. Ja. Kein Geschrei von den Pins, kein Weibergezänk, kannst dich wäschen, wann du willst. Keiner erzählt, wie viel Bier du trinkst. Aber es leer gut. Müsste allmählich mal fortschaffen. Man kommt ja bald nicht mehr über die Wies. Ja, und was treibst du so den ganzen Tag? Kein Problem. Morgens angeln, schwimmen, mittags nackische Wede gucken. Oh, ja. Weißt du, wenn Flaute ist, da stehen die dann so auf ihre Softbretter rum. Wahnsinn. Ja, und oben das Bier trinken und Sterne zählen. Satellite siehst du auch manchmal. Ja, wahrscheinlich ein erholsamerer Urlaub wie meiner dieses Jahr. Aber lass mal das. So. Ja, wie ist denn das, du Geizhals? Mach dir endlich mal eine Flasche auf und latsch mich zu deinem Hecht da in. Aber sicher, mein Lieber. Und nicht nur zu dem Hecht. Wenn du willst, kannst du gehen bis am Samstag bleiben. Das wird mich riesig freuen. Das ehrt mich und das glaube ich dir auch gehe, aber heute Nachmittag muss ich wieder zurück. Hab ich mal fast gedenkt. Du bestehst dich da, gell? Ja, naja, so halber. Das heißt aber nicht, dass man jetzt nicht deine Hecht da schlumpse kenne, bevor die Katzen holt. Das Dienstliche, das machen wir dann nachher. Dann reichen wir den Lappes da rüber. Ja. Oh Gott. Gut. Oh, so was alle. Oh, das schmeckt ja spitze. Oh, das Vieh, das schmeckt ja. Da könnte man ja meinen, der See wäre noch sauber. So einigermaßen ist das noch. Aber wenn die Motorboote und manche andere Unfug nicht bald verbot gehen, da kannst du 5 Jahre hier auch nur noch ein paar mutierte Karpfen fangen. Ja, ich höre und staune. Hast du mir nicht erzählt, dass du selbst so ein Motorboot hast? Ich schäme mich ja auch. Ja. Meine einzige Entschuldigung ist, dass mein Kahn bloß 5 PS hat und in der Stunde nur 1 Liter sauft. Und nicht 170 PS und 20 Liter, wie der vom Herr Wagner. Ah, da wären wir ja dann schon beim Thema. Moment wohl. Wieso der Herr Wagner? Ich habe gemeint. Ajo, ja. Hast du das nicht gewusst? Das ist nicht wie bei armen Leuten. Die haben gleich 2 von den Dingern. Nee. Bei den Leuten kannst du ja nie genug sehen. Wie der Alt-Lienthal sich ins Kafert, hat der Wagner die nächste Saison dasselbe gehabt. Für was weiß ich allerdings nicht. Ja, wieso? Wenn du die Tanker sehen willst, da wirst du das verstehen. Auf jedes Schiff gehen gut und gern 10 Leute. Und die ganze Familie Lienthal und Wagner waren nie mehr wie 3. Es soll mir aber egal sein, was die Leute so machen. Ha, mir aber nicht. Das sind ja völlig neue Aspekte. Was? Dass die 2 Boote haben? Ah, ja. Da hat bisher noch Kinder da nur gefroht. Eben. Das ist vielleicht die Lösung. Wo finde ich denn deinen Mann? Der Wagner? Gar nicht. Hier ist der nämlich nicht, falls du das geklappt hast. Das wüsste ich nämlich. Macht nichts, damit habe ich ja gerechnet. Ist vielleicht ganz gut. Sogar. Ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Wenn der Mensch die Stadt, wenn keiner da ist, ein bisschen umgucken zu können, ist nichts drin. Weißt du, die haben dort Wille stehen, wie mir die Hemke Häuser. Und viel Wald drumherum. Und Schmiedeeisen und Stacheldraht, wie in Texas. Da kommst du nicht dran. Scheiße. Das Einzige, was wir machen können, ist, wenn du meine seemännischen Künste vertraust und sie in meinen Kahn schwingen und das nunmehr wagnerische Gelände vom See aus bestaune. Viel siehst du da aber nicht. Immerhin, die 2 Boote, die leihe dort am Steg. Ja, das ist doch schon etwas, alle. Hopp, stechen wir in den See. So, da sind wir schon. Siehst du das Schild dort am Steg? Ja, Lilienthal, Wagner, klar. Und das, was drunter steht, typisch deutsch, privé, Zutritt verboten, fehlt nur noch Warnung vor dem Hund. Na ja. Aber du kannst wieder zurückfahren. Meine Neugier ist befriedigt. Wieso? Hast du schon gesehen, was du wolltest? Ich gehe denn. Was ich sehen wollte, habe ich nicht gesehen. Aber was ich gesehen habe, lässt meine Theorie ziemlich grau werden. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Möglichkeit. Komm ich mal ganz schnell wieder zurück. Sibilino, Firma Yachtestar, bitteschön. Käfer ist mein Name. Herr Sibilino, ich hätte da eine Frage. Prego, Signor. Ich habe zufällig bei einem Bekannten am Stockweiher ein sagenhaftes Boot gesehen. Also, das würde mich wahnsinnig interessieren. Rio... Darf ich raten, Signor Käfer? Rio 930, stimmt es? 930, ja, das stimmt. Sie, das ist unsere Flagge. Das beste Stück italienische Bootbauerkunst. Und der Preis? Wir geben zu, gegenüber englische Billigmodelle schneiden wir da naturalmente nicht gut ab. Aber in der Qualität... Ach, das glaube ich Ihnen gern. Was mich jedoch interessiert, gibt es dieses Boot auch als Kajütboot? Das hatte mich im vergangenen Sommer schon einmal ein Signor gefragt. Merkwürdig. Vielleicht kennen Sie ihn, ein Signore Wagner? Wagner? Nee, das sagt mir nichts. Ist auch egal. Auf Ihre Frage, wir können etwas anbieten als Zusatz für Rio 930. Ja. Sagen wir, ähnlich wie eine Hardtop für eine Automobile. Schnell montierbar, besser als der übliche Verdeck, versteht sich, aber naturalmente keine Kajüte. Sieht er nur so aus. Ach, eine Attrappe, sagt er mal wohl. Excuse, nicht billig. Ja. Na ja, Signora Sibilino, Qualität hat eben ihren Preis. Perché no, wie wir Italiener sagen. Also nächste Woche, da gucke ich mir die Schaukel auf jeden Fall mal an. Sie sind ja immer da, Meister, was? Ja, die Signore Geber, sicuro. Ja, der hält mich bestimmt jetzt für arschlos. Kein Wunder. Ich hanne, Chef. Ach nee. Und wie hast du das gemacht? Hast du ihn überwältigt, in den Sack gesteckt und über die Grenze geschmuggelt? Spaß beiseite, Ernst, komm rein. Der Wagner war's. Und zwar mit einem ganz miserablen Trick, wie ich vermut han. Wie du vermut hast. Ich erinnere, dass die Frau Wagner von einem großen Kajütboot gesprochen hat, wo ihr Vater zum Wende gezwungen hat, wobei er dann rausgeschleudert worden ist. Das kann ich. Und ich kann mich daran erinnern, dass die Wasserschutzpolizei gesagt hat, so ein Boot gäb's dort überhaupt nicht. Stimmt. Gab's vorher nicht, gibt's heute nicht mehr, gab's nur E-Mol. Gab's nur für Sticker 5 Minuten um den Herr Lilienthal über die Jordansee Ife. Der Herr Wagner hat sich, dafür habe ich Zeuge, ein schnell montierbarer Aufbau für sein offenes Boot gekauft, ist zwischen 2 und 5 Uhr nachmittags an der Stockweiher gefahren, hat das Ding auf das Boot geschraubt, während seine Frau und sein Schwiegervater schon auf dem Wasser waren und hat dann mit diesem unbekannten Schwimmobjekt den Alt Lilienthal zu dem tödlichen Wendemanöver gezwungen. Zack. Mhm. Und dafür hast du Zeuge? Ja, ein Herr Sibilino. Der hat dem Wagner den Aufbau für das Boot verkauft. Der muss sich sicher noch irgendwo finden lassen, wenn er nicht verbrennt worden ist. Ja, da müsste man jetzt bloß noch der Herr Wagner haben. Na, den finden wir schon. Vielleicht in seinem Dritthaus in Ampuria Brava oder sonst wo in Saarbrücke 17. Immerhin haben wir ja die Frau Wagner. Und da warte ich schon die ganze Zeit drauf, dass das noch kommt. Ach, ich habe doch gewusst, dass du mitdenkst. Ach, wenn du immer so machst, das kennst du kein Wässerchen drüben. Danke für die Blume. Aber verstehen du nichts, aber trotzdem noch nicht. Von deiner Kleinigkeit immer abgesehen, dass jemand hat mir so deine Sitz präparieren und die Schaltung von der Stopplein unterbreche und hinterher wieder anschließe, also dort davon mal abgesehen. Aber eins ist doch sicher. Man kann zwar in 3 Stunden die ganze Sache da regeln, aber man muss einer oder eine haben, wo dafür sorgt, dass der Alt Lilienthal kurz vor 3 in See stecht. Und wer soll dann das wohl gemacht haben?